Lee Soo-young, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setgar der PDAK, der als Leiter der PDAK-Delegation die Republik Namibia besuchte, traf sich am 23. August mit dem ersten Präsidenten der Republik Namibia, Sam Nujoma. Der ehemalige namibische Präsident bat den Delegationsleiter darum, dem Vorsitzenden der PDAK, Kim Jong-un, seine herzlichsten Grüße zu entbieten. Er hieß die PDAK-Delegation herzlich willkommen in Namibia und betonte, zurzeit versuchen die USA böswillig, die beiden freundschaftlichen Länder auseinanderzubringen. Doch Namibia werde in allen Sphären wie Politik und Wirtschaft die Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit mit der PDAK und der Regierung der TPIAK unbeirrt fortsetzen.